Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Gerne, freut mich. Ja, und du bist Philosoph und Direktor für das Aufgabengebiet digitale Transformation bei der Bayer AG. An sich schon ein unglaubliches Spannungsfeld, wie ich finde, diese beiden Zuschreibungen. Und ich habe schon gesagt, du bist Hannoveraner, bist aber in Berlin tätig und hast auch einen längeres Engagement in den USA hinter dir dort als Führungskraft. Und unser Aufhänger könnte das alles sein. Das wäre schon spannend genug, aber wir können das noch ein bisschen ergänzen. Nämlich, es liegt hier vor uns in der gedruckten Fassung, eins der allerersten. Du hast dich entschieden, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch heißt Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt. So, und ich hatte das Vergnügen, das auch schon lesen zu dürfen im Vorfeld. Und muss gestehen, beim Lesen hatte ich teilweise wirklich meine Schwierigkeiten, nicht aufgrund der Verständlichkeit der Aussagen, sondern aufgrund der Härte. Also es ist doch teilweise recht harter Tobak, der da auf den Tisch kommt. Und deswegen vielleicht mal so in diesem Kontext eine Frage, bevor wir ins Buch ein bisschen einsteigen. Bist du eigentlich Optimist? Nein, nein, ich bin nicht Optimist. Und zwar aus dem Grund, dass wir in einer Gesellschaftsordnung leben, die einen völlig überzogenen Positivismus, einen völlig überzogenen Optimismus ständig produziert. Ich nehme das so wahr, dass wir, wenn wir verstehen wollen, wie etwas tatsächlich ist, uns immer durch einen Berg durchgraben müssen von grundloser Positivität. Ich will das etwas näher erläutern, das ist ja eine komische These. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal so gehört haben, aber wir leben ja in einer Ordnung, wo wir einander Waren und Dienstleistungen verkaufen. Auf unsere Arbeitskraft ist eine Ware, die wir einander verkaufen. Und deswegen sind alle Leute, die in dieser Ordnung mitspielen, ständig dazu motiviert, die Dinge positiv darzustellen. Es ist ja auch ein Motiv in der Komik, nicht? Gute Komiker. Da hört man ja häufiger, dass die dann zum Beispiel Beratersprech imitieren, ne? Und dann gibt es eben die Herausforderungen im Kundenmanagement und damit meint man dann Korruption. Ja? Oder es gibt die Chance, noch besser sich aufzustellen, um das Geschäft noch besser zu unterstützen. Ja? Und man meint damit eigentlich vielleicht einen massiven Stellenabbau oder eine Verlagerung von Tätigkeiten ins Ausland oder in Billiglohnsektoren. Und diese Positivität, diese Motivation, die jeder hat in unserem System, ständig die Dinge positiv darzustellen, die halte ich für sehr erkenntnisschädlich. Und deswegen bin ich in diesem landläufigen Sinne kein Optimist. Es ist zwei Dinge, die mir da so spontan darauf einfallen. Das eine ist, ich komme ja aus dem Marketing. Ach. Also quasi die Kerndisziplin dieser Maschinerie, die die Aufgabe hat, jetzt sage ich mal vermeintlich ein Produkt mit 20 Eigenschaften, von denen 19 hochdurchschnittlich sind, Ja. auf der 20. so zu positionieren, dass es gut dasteht. Dann weiß ich jetzt auch, Herr Stoll, was Ihnen hart vorkam an meinem Buch. Denn da drin gibt es ja doch am Ende eine kleine Abrechnung mit dem Marketing, nicht? Ja, sachlich grundlose Differenzierung, eigentlich ein betrügerisches Unterfangen. Wie leben Sie mit sich, Herr Stoll? Och, Das war jetzt ein Witz übrigens, das sieht nein, man nein, im nein, Radio nicht nein, so. das ist alles gut. Wenn wir den Seitschwenk kurz machen, das finde ich halt ganz spannend, dann kann ich sagen, dass ich mich zumindest hauptamtlich aus dem Marketing verabschiedet habe. Und maßgeblich eigentlich aufgrund dieser Tatsache. Weil Ach, es ein, und ich meine, ich habe das 20 Jahre lang gemacht, ich habe das studiert, das auch gerne gemacht. Aber im Grunde war es immer ein Konflikt mit dem Wahrhaftigen. Also Ja. sehr wohl zu wissen, Ja. dass manches nicht so ist. Und dann, ja, ich meine, mit meinem psychologischen Hintergrund kann ich das heute anders aufschlüsseln und auch relativ offen für mich und kann halt sagen, ja, man integriert sich das dann so, dass man damit leben kann. Für mich ist aber das Marketing tatsächlich eines dieser Phänomene, und ich bitte, ich habe nichts gegen die Kollegen im Vertrieb, weder in der Firma, wo ich jetzt bin, noch wo ich vorher war. Das ist eine Funktion, die wir brauchen, ja. Aber als Philosoph, ja, wenn ich darüber nachdenke, was das eigentlich bedeutet, dann ist das Marketing einer der Punkte, an denen man ganz viel Mythologie aufdröseln kann, mit der wir so aufwachsen und die mit der Wirklichkeit fast überhaupt nichts zu tun hat. Also beispielsweise, wenn jetzt hier ein Außerirdischer wäre, ja, und wir sollten dem erklären, wie unsere Wirtschaftsordnung ist und wofür wir da so unsere Ressourcen ausgeben. Dann müssten wir dem Außerirdischen sagen, ja, so 20-30% von dem Geld, was wir einnehmen in unseren Firmen und Agenturen und Dienstleistern, geben wir dafür aus, nach außen hin so zu tun, als wären wir ganz anders als die 35 vergleichbaren Dienstleister und Produzenten derselben Produkte. Und wir versuchen, die Wahrnehmung der Leute so zu manipulieren, dass sie denken, dass etwas, was eigentlich im Kern gleich ist mit 30 anderen Produkten, in Wahrheit ganz verschieden ist und auch noch ganz okkulte Eigenschaften hat. Ja? Also kommen all die schönen Frauen angelaufen plötzlich, wenn ich jetzt diesen Rasierer verwende, nicht? Man ist plötzlich nur noch von hippen Leuten in irgendwelchen sehr teuren modernen Küchen in irgendwelchen Penthäusern umgeben, wenn man eine bestimmte Nudelsorte sich zu Gemüte führt. Ja, da würde der Außerirdische aber nicht schlecht staunen, was wir da für eine Zivilisation geschaffen haben. Und ich glaube, laut lachen würde er dann, wenn man ihm dann noch sagt, dass diese Wirtschaftsordnung, in der unkoordiniert unterschiedliche Leute Dinge produzieren, die fast gleich sind, die den gleichen Nutzwert haben, dass wir das als besonders effizient betrachten. Mythologie. Und das hat mich immer beschäftigt. Deswegen bin ich wahrscheinlich Philosoph geworden, weil ich gemerkt habe, wenn man dreimal warum fragt, dann ist man ganz häufig dabei zu merken, meine Güte, was hat man mir da eigentlich erzählt? Wer glaubt das eigentlich? Und dann ist man an dem Punkt, wo man vielleicht eigene Gedanken entwickeln möchte. Und damit habe ich mich dann, da ist viel meiner Energie reingeflossen. Ja, das merkt man. Es ist ein sehr energiereiches Werk. Es ist gar nicht so dick, aber unglaublich dicht, würde ich mal sagen. Ja, das ist so. Ich habe 6 Jahre daran gearbeitet und mein Ziel war tatsächlich, die Frage zu beantworten, die Sie ganz am Anfang in dem Buch finden. Weil das die Frage ist, die mich am meisten bewegt. Ich lese Ihnen die mal vor. Die Frage lautet, warum geschieht in der Welt so vieles, dass die einzelnen Menschen je für sich verabscheuen und bedauern? Das ist tatsächlich die Frage, die ich als Philosoph knacken wollte. Das Buch ist meine Philosophie, ist mein Versuch, diese Frage zu beantworten. Denn ich finde es tatsächlich rätselhaft. Wir sind im Großen und Ganzen doch konstruktiv orientierte Wesen als Menschen. Wir wollen etwas Sinnvolles tun. Wir wollen mehr oder minder im Frieden miteinander leben. Wir wollen gute Arbeit machen und dafür einen guten Lohn erhalten und unser Leben selbstbestimmt führen. Und das tun die Menschen auf der ganzen Welt, wo sie es können. Und am Ende, in der Summe, als Koproduktion all dieser ehrlichen Bemühungen, haben wir dann unsere Abendnachrichten. Und da lesen wir dann oder hören wir dann oder sehen wir dann, dass wir uns immer noch die Köpfe einschlagen, dass wir planmäßig das Ökosystem zugrunde richten, dass wir die Rüstungsausgaben weiter erhöhen, dass wir neue fossile Brennstoffe erschließen, obwohl wir wissen, dass sie uns unter Wasser setzen werden. Da ist doch etwas zu erklären. Wie kann das sein? Irgendwie müssen wir von den bösen Folgen unseres Tuns abstrahiert werden, abgezogen werden. Müssen wir das werden oder tun wir das? Oder wollen wir, dass wir abgezogen werden? Das ist mal eine hervorragende Frage. Ich glaube, wir müssen Komplizen dabei sein. So etwas kann man nicht einfach machen mit Leuten. Wir müssen bestimmte Praktiken mitmachen, kultivieren für uns selber und sozusagen systemkonform sein. Ich beschreibe in dem Buch, wie der eigentliche höchste Ausdruck von Systemkonformität im Ehrgeiz liegt. Also das Buch, das wird vielleicht auch erstmal überraschend klingen, das Buch kommt tatsächlich zu der Schlussfolgerung, dass Ehrgeiz überhaupt nichts Positives ist, sondern im Gegenteil, das Gegenstück, die Gegenkraft zur Moralität und ich nenne es an einer Stelle dann auch einen pseudomoralischen Wahnsinn. Denn man kann sich, wenn man ehrgeizig seine Arbeit tut und dafür auch noch Erfolg einheimsen kann, dann gibt es in unserer Kultur die Möglichkeit, das so zu empfinden, wie man empfängt den Lohn für seine Tugend. Ja? In Wahrheit empfängt man bloß den Lohn für seinen Konformismus. Und das ist etwas ganz anderes. Denn moralische Eigenständigkeit besteht ja gerade darin, dass ich mich frage, welche Gründe habe ich eigentlich für das, was ich hier gerade tue? Und sind das eigentlich gute Gründe? Müsste man nicht was anderes tun aus anderen Gründen? Und jemand, der ehrgeizig seinen Erfolg sucht, der kann sich diese Fragen gerade nicht leisten. Der muss nämlich das tun, was die anderen mutmaßlich von ihm erwarten. Denn nur dann wird er das bekommen, was die anderen zu verteilen haben. Insofern ist Ehrgeiz eigentlich der Antipode zur Moralität. Es ist genau das, was uns von einem eigenständigen Urteil über die Dinge abbringt. Jetzt kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Phänomen gucken, was ich auch besonders spannend finde und auch ganz klar sagen möchte, es gibt aus meiner Sicht nicht eine bessere Perspektive oder eine richtige in dieser Diskussion. Und wenn ich aus der Soziologie beispielsweise mal drauf gucke, also quasi auf diese sozialen Systeme, dann ist ja viel erklärt bereits von dem, was Sie halt beschreiben. Also ein System hat A, den immanenten Faktor der Systembeharrung, also sich gegen Veränderungen und gegen das Hinterfragen dieser Dinge zu wehren und hat ja auch Mechanismen, die dann wirklich so wirken, dass zum Beispiel Anpassung, was eine typische psychologische Reaktion wäre, in dem System genau das gewollte Verhalten ist. Richtig. So, ja. Das heißt, logischerweise mit viel Ehrgeiz und dem Einschlagen, darüber schreiben Sie ja auch, einer Laufbahn, Karriere machen. Also ich meine, ich bin 74er Jahrgang, also ich bin durch die 80er sozialisiert. Da ist Karriere und Erfolg und nach oben kommen. Ne? Also Michael Douglas, das Geheimnis meines Erfolges und viele andere Dinge mehr. Also darum ging es. Ja? Karriere machen, nach oben kommen, ein schickes Auto fahren, ja? und die üblichen Statussymbole einsammeln, die dann vermeintlich der Lohn dafür sind. So, ist ja eigentlich alles ganz logisch, dass wir uns so verhalten. Naja, wenn Sie sagen, Herr Stoll, dass das logisch ist, dann sagen Sie ja damit eigentlich nur, das hat eine nachvollziehbare Regelmäßigkeit. Man weiß, woher diese Motive kommen, denen die Leute da folgen. Die kommen aus den Systemanreizen, die gesetzt werden. Und damit kann man das nachvollziehen. Damit ist aber die Frage, ob das eine gute oder schlechte Idee ist, noch nicht berührt. Absolut. Und das ist die Frage der Philosophie. Sehen Sie, wenn mich einer fragt, was ist das eigentlich, Philosophie? Dann würde ich darauf eine ganz einfache Antwort geben, die ich auch in dem Buch, in dem Kapitel zum Handwerk des Lebens gebe. Nämlich, wir alle denken und sprechen permanent. Aber denken und sprechen und tun, das ist noch nicht Nachdenken und Handeln. Diese Dinge sind unterschiedlich. Also denken kann man einfach in erlernten Mustern. Sprechen kann man auch einfach in erlernten Mustern. Aber nachdenken und dann handeln im Sinne einer bestimmten Schlussfolgerung, das verlangt noch eine andere Operation. Da muss man nämlich vorher Zielekritik üben. Man muss sich überlegen, nach welchen Motiven und auf welche Ziele gerichtet denke, spreche, tue ich eigentlich gewöhnlich das, was ich tue. Und da muss man sich fragen, welche Gründe für diese Ziele sprechen. Und in dem Moment ist man in der Philosophie. Also philosophieren heißt eigentlich bloß wissen wollen, ob das, was man denkt und tut, eigentlich Gründe für sich hat, die man unterschreiben will, oder ob das einfach Angewohnheiten sind. Und wenn es einfach Angewohnheiten sind, dann tut man gut daran, sich zu fragen, ob man die eigentlich fortsetzen möchte. Denn es scheint ja so zu sein, das ist, glaube ich, nicht so negativ gesagt, ökologisch betrachtet geht die Welt gerade an unreflektierten Annahmen zugrunde. Jedenfalls ökologisch im Moment sieht das so aus. Also Philosophie besteht darin, sich über sein eigenes Denken mündig zu machen und über sein eigenes Handeln, indem man die Zwecke hinterfragt, denen man damit dient, indem man die Muster versucht zu verstehen, denen man folgt und dann diese beurteilt. Philosophie hat essentiell etwas mit Urteil nach Wertvorstellungen zu tun. Und das finde ich ja auch ganz spannend, weil und in der Tat in der Systemik zwar beschrieben ist, wie Dinge dann zusammenhängen. Ja. Aber auch da kann man ja fragen, und was hilft's? Weil wenn ich einen Zusammenhang beschreibe, der an sich ein fataler ist in meiner Bewertung, ja, oder für uns als Gesellschaft oder sozusagen als Spezies, ja, da muss mit der Erkenntnis ja irgendwo hin. Niklas Luhmann hat ja in mehreren Interviews ganz ehrlich gesagt, dass er gar nicht weiß, was das heißen soll, dass eine Gesellschaft eher so aussehen soll und nicht so. Er kann mit dieser normativen Perspektive gar nichts anfangen. Und das ist natürlich dann in Ordnung für einen Sozialwissenschaftler, der sagt, ich habe hier ein mächtiges Beschreibungsmodell geliefert. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass die Systemtheorie, zu der sollten wir gleich noch mal ein bisschen was sagen, damit wir nicht an den Nicht-Leseprofis vorbeireden, ja. Aber man kann ja sagen, dass die Systemtheorie so eine Art Universalschlüssel zum Verständnis unserer Umgebung sein kann. Zumindest aus Sicht der Systemik. Ja, genau. Also man kann eben alles als ein System beschreiben. Man kann das Verhalten von Menschen in einer bestimmten Situation als Funktion in einem Systemzusammenhang beschreiben. Und dann erübrigt sich scheinbar zunächst mal die Frage, welchen Grund es dafür gibt und ob das die richtige Handlung ist. Dann ist die Antwort nämlich immer dieselbe. Ja, unter den Rahmenbedingungen dieses Systems ist es die logische Handlung. Ja? Damit ist aber die entscheidende Frage, für welche Handlungen wir die besten Gründe haben, für welche Systeme wir die besten Gründe haben, also welche systematischen gesellschaftlichen Einrichtungen die humansten sind zum Beispiel. Diese Frage ist damit ja noch überhaupt nicht berührt. Man dreht sich sozusagen in der Systemtheorie im Status quo um die eigene Achse. Und deswegen habe ich auch diese Fantasie. Ich habe diese Fantasie, dass ich gern nochmal ein Buch schreiben möchte mit dem Titel Gegen Luhmann. Einfach nur, um mal Ärger zu machen. Ja. Gut. Völlig berechtigt ist natürlich der Hinweis, ehe wir uns jetzt hier geistig in irgendwelchen Höhen verfliegen. Wir reden ja über etwas, was jeden betrifft. Ja. Also das ist die andere Komponente beim Lesen Ihres Buches. Es ist deswegen ja auch so hart, das auszuhalten teilweise, weil man es kennt. Also ja, diese Situationen, die einem beim Lesen einfallen, im eigenen Kontext, und zwar auf beiden Seiten, also sowohl auf der Seite des, wenn wir über Management reden, die da oben, völlig klar, das ist noch einfacher auszuhalten an manchen Stellen, weil so hat man sich das ja auch vielleicht ein bisschen integriert, aber dabei bleibt es ja nicht, wir reden ja am Ende über die eigene Perspektive und die Frage, die ja berechtigterweise gestellt ist, und ich habe die für mich ein bisschen anders noch aufgelöst und vielleicht auch noch ein bisschen vereinfacht zum Einstieg des Buches im Vergleich, die heißt ja letzten Endes, warum tun wir das, beziehungsweise warum tun wir uns das an? Naja, ich würde sagen, warum tun wir uns das an? Darauf gibt es ja eine ganz banale Antwort. Wer nicht zu einem substanziellen Teil mitmacht mit den etablierten Praktiken und im etablierten System, der fällt halt heraus. Und ich selber bin Vater von drei Töchtern und glücklicher Ehemann, und für mich kommt das überhaupt gar nicht in Frage, herauszufallen. Ja? Ich finde es auch völlig legitim, dass man in der Gesellschaft, in der man steckt, natürlich sich engagiert und mittut. Aber was mich doch wundert ist, man will doch wissen, was man tut. Jedenfalls geht das Buch, was ich hier geschrieben habe, geht davon aus, dass es die höchste Form des Respekts ist, die man einem Menschen erweisen kann, möglichst wahrheitsgemäß mit ihm zu reden. Das ist überhaupt meine Grundhaltung. Also manchmal verursacht das Irritationen oder wird als hart wahrgenommen. Aber ich betrachte es eigentlich als die höchste Form der Würdigung einer anderen Person, auf der sachlichen Ebene extrem klar und offen zu sein. Denn man sollte doch versuchen, soweit man das kann, im Lichte der Wahrheit zu leben. Das ist meine Grundüberzeugung. Und interessant an Ihrer Reaktion, dass das Buch auch hart ist, meine Lektorin beim Verlag Alba, im Hause Herder ist das, die hat genau dasselbe gesagt. Die hat das Buch gelesen und gesagt, also sie findet, dass es zweifellos von ihr selber handelt und dass manche Passagen sehr hart sind. Aber sie konnte eben auch nicht sagen, dass sie falsch sind. Und das war die interessante Mischung des Feedbacks. Also man scheint sich etwas zuzumuten damit, was eigentlich der Stil meines Denkens ist und mir gar nicht selber so auffällt. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Philosophieren ist ein bisschen wie Baden in der Ostsee. Ja, Sie können sehr lange reinlaufen und dann stehen Sie immer noch nur bis zum Bauch im Wasser. Ja, und als ich meine Doktorarbeit fertig hatte vor 10 Jahren, da ging es um die Frage, wie man eine weltanschaulich vielfältige Gesellschaft eigentlich friedlich regieren kann. Das war auch eine große Frage. Ja. Aber die habe ich geklärt in Diskussion mit einigen philosophischen Klassikern. Also ich habe deren Gesamtwerke durchstudiert, wie man das so macht, und dann daraus was Schlaues gemacht. Und was ich jetzt gerne tun wollte, ist meine eigene Sicht der Dinge aufschreiben, meine eigene Philosophie. Das habe ich immer noch tun wollen. Und warum ich meinte, dass es zu einem Buch werden könnte, was viele interessiert, potenziell. Das liegt daran, dass ich eben diese etwas untypische Doppelsituation habe. Einerseits in einer ganz normalen Karriere zu stecken als kleiner Manager, sage ich mal. Ja. Also quasi das kapitalistische System von innen zu sehen, auch mit den Drucksituationen und den Kräften, die da auf mich wirken, bekannt zu sein aus eigener Erfahrung. Und eben andererseits aber diese handwerkliche Ausbildung des Philosophen zu haben. Ich dachte, dass diese Kombination etwas produzieren könnte, was eben kein akademisches Schrankwerk ist, nicht? Was die Bibliotheken kaufen und dann wegstellen und was dann für irgendwelche Hausarbeiten ausgeliehen wird gelegentlich mal. Sondern ich wollte gerne etwas schreiben, was für jeden, der arbeiten geht und darüber nachdenken will, ernsthaft etwas ist. Und ich dachte, dass es aufgrund meiner Doppelsituation funktionieren könnte. Das ist die Motivation gewesen. Da würde ich gerne mal ein bisschen reinschauen, weil das tatsächlich, ich habe es ja am Anfang unseres Gesprächs schon angedeutet, diese beiden Beine in vermeintlich unterschiedlichen Welten, ja. Ich das Bild mal so beschreiben darf, das stelle ich mir tatsächlich extrem dynamisch und reizvoll vor. So, und jetzt hat man immer seine eigenen Bilder, wie das dann so wäre, sie zu sein und in diesen beiden Wegen auch tatsächlich unterwegs zu sein. Aber ehe ich da fantasiere, kann ich ja schön, dass wir heute zusammensitzen, auch mal fragen, wie ist denn das, tatsächlich diese beiden Dinge zu haben? Und muss man dann Bücher schreiben, um das irgendwie bewältigen zu können? Oder ist das klack, irgendwann geht der Schalter um und dann ist man wieder Privatmensch oder Philosoph und nein, als Manager nein, muss man Dinge ausblenden. Wie geht das? Nein, ich glaube, dass Ihre Frage auf so einer gedanklichen Trennung beruht von Dingen, die gar nicht wirklich getrennt sind. Sie scheinen ja zu denken, dann muss er wohl als Philosoph so von 18 bis 23 Uhr agieren. Und vorher in der Firma muss er irgendwie dann als Manager agieren. So. So klingt es jedenfalls. Das ist mal ein mögliches Bild. Aber mögliches wie ist Bild. Es? Ich fantasiere. Ja, nee, so ist es nicht. Ich glaube, dass die Ausbildung des Philosophen darin besteht, klar zu kriegen, welche logischen Möglichkeiten es gibt angesichts einer bestimmten Frage. Und das wie so eine Art Landkarte aufzuzeichnen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt vielleicht so 3 oder 4 in sich schlüssige Antworten auf die Frage, was ist Freiheit für den einzelnen Menschen? Mhm. Ich will die jetzt nicht durchgehen, aber ich will nur sagen, am Ende ist die Frage, für welche dieser Freiheitsauffassungen Sie sich entscheiden in Ihrer Philosophie. Die entscheidet sich am Ende daran, welche Argumentationsmöglichkeiten Ihnen dieser Begriff von Freiheit eröffnet. Da gebe ich Ihnen jetzt, da gehe ich einen Tick tiefer. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Freiheit bedeutet, dass ich jetzt ein Glas Wasser nehmen und was trinken kann. Mhm. Oder ich tue es eben nicht. Also Freiheit bedeutet diese radikale Alternative. Ich kann auch anders handeln, als ich gerade gehandelt habe. Das Problem mit dieser Auffassung ist, dann wird es mit der Verantwortlichkeit sehr schwierig. Denn dann könnte der Taschendieb, der also der älteren Dame die Tasche klaut in der Straßenbahn, der könnte dann vor Gericht sagen, naja, ich hätte es ja genauso gut auch nicht tun können. Denn ich bin ja frei. Also inwiefern bin ich hier verantwortlich? Das ist ein Beispiel dafür, wie eine Entscheidung für eine bestimmte Begriffsdefinition Probleme anderswo erzeugt. Und das ist eigentlich das philosophische Handwerk, meine ich, auf eine Frage zu schauen, okay, welche Antworten kann ich darauf geben und welche logischen Implikationen hat das in alle anderen Bereiche hinein? Mhm. Also Philosophie hat immer damit zu tun, aufs große Ganze hinzudenken und zu versuchen, ein einzelnes Phänomen in seinen größtmöglichen Zusammenhang zu stellen. Und das ist dann zum Beispiel das, was meine Chefin sagt, ja, wenn sie mir was Nettes sagen will, dann sagt sie, du kannst gut auch visionär denken. Und das ist im Geschäft genauso wichtig, wie es das Handwerk der Philosophie ist, das zu tun. Das ist nicht wirklich getrennt. Also die Projekte, die mir besser gelungen sind in der Firma in den letzten Jahren, die hatten eigentlich immer damit zu tun, dass ich eine gängige Denkweise aufgegriffen habe und sie zum Beispiel einfach mal um 180 Grad auf den Kopf gestellt habe. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, wie wäre das, wenn wir versuchen, nicht nach Organisationseinheiten Arbeit zu organisieren, sondern nach Anwendungsfällen von Fähigkeiten. Das ist zum Beispiel eine Idee, die ich hatte und die ich in einem Projekt umgesetzt habe, die aber radikal anders war von dem, was man bisher gemacht hat. Und die Fähigkeit dazu, diese radikalen Alternativen zu erkennen überhaupt, das ist das philosophische Handwerk. Mhm. Brauchen wir dann, und jetzt bleibe ich mal bei dem konkreten Aufgabengebiet, ja, digitale Transformation in der aktuellen Organisation, in der Sie sind, bei Bayer. Braucht es dann Philosophen, um das zu tun? In der Vermutung, dass es radikal andere Ansätze braucht, um gute und auch moralisch gute, vertretbare Lösungen zu finden für diese Aufgabenstellung? Also vielleicht machen wir uns mal einen Augenblick darüber Gedanken, was diese digitale Transformation eigentlich Gerne. Sein soll. Mhm. Denn das ist ja tatsächlich eine schwierige Frage. Ich nenne mal ein paar Fakten und ich bin mir sicher, Sie können aus Ihren Erfahrungen als Online-Marketeer der ersten Stunde und anderen Erfahrungen noch vieles da hinzufügen. Aber was hat sich denn eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren wirklich fundamental verändert? Meine Version wäre, Speicher kostet nichts mehr. Wir können Daten ablegen und liegen lassen. Und es schmerzt eigentlich finanziell kaum. Rechenkapazität hat sich immer weiter verbilligt oder auch beschleunigt, wie man das ja auch ausdrücken könnte. Und demnächst kommen wir ja vielleicht dahin, dass wir nicht mehr nur mit Gattern rechnen, die 0 und 1 Signale verarbeiten, sondern mit Einheiten rechnen, die Ja, Nein und Vielleicht verarbeiten, wo wir dann ja nochmal eine ganz andere Entwicklung sehen werden, was die Geschwindigkeit des Rechnens angeht. Wir haben einen international eingeebneten Arbeitsmarkt zugunsten der westlichen Staaten, der westlich industrialisierten Welt. Wir haben die ganze Welt mit unterschiedlichen politischen und finanzpolitischen Mitteln zu einer verlängerten Werkbank gemacht unserer Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Wir nennen das Globalisierung, als wäre es ein Naturvorgang. Dabei ist es eine Politik, die wir durchgezogen haben mit institutionellen Machtmitteln, die ein separates Interview rechtfertigen würden. Ja, und auch ein viel politischeres Interview. Das heißt, wir haben also auch eine internationale Kooperation, die räumlich und zeitlich entgrenzt ist. Ja. Ich könnte jetzt noch länger weitersprechen, aber wenn man all diese Dinge zusammennimmt, dann bedeutet das, dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, an irgendeinem Punkt in der Wertschöpfung stecken zu bleiben, aus Mangel an Informationen, weil man nicht zur richtigen Zeit, im richtigen Format, in der richtigen Berechnungsform die Informationen hat, die man braucht. Aber jeder weiß, dass wir alle ständig stecken bleiben. Und bitteschön, das ist ganz wichtig, Herr Stoll, ich rede hier natürlich nicht von meinem aktuellen Arbeitgeber, der Bayer AG. Ich rede hier einfach von einer Erfahrung, die ich auch mache, wenn ich mit meinem Schwager rede, der bei einem anderen deutschen Großkonzern unterwegs ist. Natürlich sind unsere Daten manchmal noch in irgendwelchen Silos vergraben und sprechen nicht miteinander. Natürlich verpassen wir viel Wertschöpfungsgelegenheiten, weil wir eben diese Möglichkeit, unabhängig von Raum und Zeit mit Informationen produktiv umzugehen, weil wir die noch nicht bewältigt haben. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Teil der digitalen Transformation darin besteht, dass wir lernen, diese Umgebung, in der Raum und Zeit für Informationen bedeutungslos geworden sind, zu bewältigen mit unseren Prozessen, mit unseren Strukturen, mit unserer Mentalität. Ein dickes Brett, ein dickes Brett und deswegen auch genau der richtige Ort, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, genau der richtige Ort für mich aktuell, daran mitzuarbeiten. Ja, und das ist auch deutlich geworden, was das philosophische Handwerk da leisten kann und auch leisten muss und auch, glaube ich, was dann, Sie haben es ja ein bisschen beschrieben, auch ihrer Art, Dinge zu hinterfragen oder eben auch einfach auszusprechen, was Sie da sehen, also die Form der Wahrheit auf den Tisch zu packen, um letzten Endes dann daran zu arbeiten, dass es dann auch genau so die Verbindung ist zwischen Philosophie und zumindest dieser Arbeitswelt und diesem Aufgabengebiet, was ich persönlich ja unglaublich reizvoll finde. Ich würde gerne noch einen Satz sagen zum Thema Wahrheit, denn das führt nochmal zurück in die philosophische Dimension der Arbeitswelt für mich. Wahrheit ist ein Reizwort für viele Menschen. Und wenn einer von sich sagt, er will jetzt die Wahrheit sagen, oder wie ich vorhin gesagt habe, dass man ja anderen Menschen am besten Respekt erweist, wenn man ihnen die Wahrheit sagt, das erscheint vielen Menschen nach meiner Erfahrung als ausgesprochen arrogante Haltung. Weil der da spricht, ja offenbar annimmt, er hätte eine Wahrheit zu sagen. Also er wüsste tatsächlich, dass das, was er da sagt, wahr ist. Oder wahrer. Oder wahrer als das, was andere sagen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass ein Teil des Disziplinierungserfolges, den die Industriegesellschaft bei uns allen erzielt im Alltag, der wird dadurch ermöglicht, dass wir eine Entlastungsideologie mitgeliefert bekommen. Eine Philosophie oder vielleicht eine Scheinphilosophie eher, die uns sagt, jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Jeder hat seine eigene Perspektive und keiner hat jemals in einem strengen Sinne mit irgendwas recht. Denn alles, was er sagen kann und argumentieren kann, ist ja immer nur von einem bestimmten Standpunkt aus. Das ist Relativismus. Fake News. Das ist jedenfalls eine Philosophie, die dahin führt, dass wir kein Ingo, dass wir kein gemeinsames Wissen haben können. Wenn du mir aus deiner Perspektive auf die Welt erzählst und ich erzähle dir aus meiner, dann haben wir keine Möglichkeit, gemeinsames Wissen sicherzustellen. Also wenn du nie recht hast und ich nie wirklich recht habe, dann gibt es auch keine wirklichen moralischen Forderungen an uns. Die sind dann ja auch alle bloß standpunktgebunden. Dann können wir so weitermachen. Und dann können wir in aller Ruhe, volle Pulle, genauso weitermachen. Ja? Und das kann eben nicht die Schlussfolgerung einer Moralphilosophie sein. Deswegen bemühe ich mich in dem Buch sehr darum, den Relativismus maximal zu diskreditieren. Nur eine Ergänzung noch, weil ich gerade Fake News sagte. Das ist ja dann sogar die nächste Stufe, nicht nur sozusagen die Wahrheit zu relativieren, sondern dann auch noch die wissenschaftlichen Fakten. Die freie, fälschende Verfügung über Fakten zugunsten irgendeiner politischen Agenda, ich glaube, das ist nichts Neues. Ich glaube, das hat immer schon stattgefunden. Ich habe eine Kategorie, so eine kleine Sektion in meiner Sammlung von Notizen. Ja? Mhm. Und mein Ehrgeiz ist, die Weltgeschichte in einem Satz zu erklären. Das ist die Überschrift. Das ist natürlich lächerlich, ja. Aber es ist eine schöne Herausforderung, gelegentlich mal etwas wirklich zuzuspitzen, ja. Und ich habe mir da neulich reingeschrieben, die Regierenden belügen die Bevölkerung zugunsten der Mächtigen. Als ein Kandidat dafür, wie man die Weltgeschichte erklären kann. Das erschöpft sicherlich nicht alles, aber ganz sicherlich erschöpft es einen guten Teil dessen, was du jetzt von Donald Trump zitiert hast. Denn ob Donald Trump da im Weißen Haus gesessen hat oder Barack Obama oder Hillary Clinton, in jedem Fall wäre das eine Regierung gewesen, die eine Oligarchie darstellt. Also denen, die die Wahlkämpfe finanzieren und denen, die insbesondere in der Rüstungs- und Finanzindustrie einen Großteil des Bruttoinlandsproduktes bestreiten und einen Großteil des verfügbaren Haushaltseinkommens der amerikanischen Regierung verbrauchen, die den Interessen dieser Gruppen dient. Darüber ist ja mittlerweile auch gute Sozialwissenschaft erhältlich. Eine Studie aus Princeton, die gezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die politischen Wünsche des obersten Prozents der Bevölkerung, der obersten 10% in der Einkommensskala berücksichtigt werden, ist fast linear. Will sagen, je mehr die etwas wollen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es in Gesetzesform gegossen wird in Washington, während für die unteren 90% der Einkommensskala die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie wollen, auch gesetzt wird, völlig unabhängig ist davon, wie sehr sie das wollen. Das ist immer 30% in dieser Studie. Also daran kann man sehen, dass diese Ordnung eine Oligarchie ist. Und ob da oben Donald Trump drauf sitzt und sagt, dass wir jetzt nochmal die Steuern für die Reichsten senken müssen, damit die Wirtschaft so richtig in Gang kommt, was ja noch nie funktioniert hat und was jetzt natürlich auch nicht funktionieren wird. Oder ob für manche schon. Wie bitte? Für manche schon. Für manche funktioniert das, ja. Oder ob da Hillary Clinton oben drauf gesessen hätte, das wäre für das System, glaube ich, nicht so entscheidend gewesen. Und übrigens, ich habe jetzt über die Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen. Dieselben Kräfte wirken natürlich auch anderswo. Ich meine, man braucht ja bloß mal am Wochenende in den öffentlich-rechtlichen dritten Programmen ein paar Reportagen schauen. Dann weiß man, dass die europäische Agrarpolitik nicht aus einem anderen moralischen Holz geschnitzt ist als der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten. Das sind vergleichbare Dynamiken der Korruption politischer Macht zugunsten der tatsächlich finanziell und organisatorisch Mächtigen in einer Gesellschaft. Das ist eine Tendenz, die wir immer haben. Und alles, was wir haben an Würdeschutz für den Einzelnen, an vernünftiger Gesundheitsversorgung, an friedliebender Außenpolitik, das muss alles immer errungen werden gegen diese Kräfte, die eben im Kapitalismus nun mal zu Akkumulation, zur Anhäufung von Kapital in Händen weniger treiben. Und diese Personen und Gruppen, die dann das Kapital akkumulieren, haben natürlich eine Tendenz, die politische Macht zu korrumpieren. Und dagegen muss man sich ständig wehren und ständig wachsam sein, dass das nicht überhand nimmt. Also da sind die Amerikaner nicht schlechter oder besser als die Deutschen oder die Europäer im Ganzen oder die Japaner und die Chinesen. Nach meiner Meinung jedenfalls. Also was mich gerade freut ist, du hast zwar gesagt, wir betreten jetzt hier nicht unbedingt den Sektor einer politischen Diskussion, trotzdem den kleinen Exkurs haben wir uns hier mal geleistet und ich finde, das ist auch ein Kennzeichen der Dinge, die es braucht, nämlich diese Verbindung zu sehen, dass es am Ende eben nicht um Dualismus oder mehrere getrennte Silos geht, hier die Politik und Gesellschaft, da das Arbeitsleben, hier unser Leben überhaupt und die Frage, wie wir ihm einen Sinn geben, sondern wie du das für dich auch schon gesagt hast, ist es letzten Endes eben nicht so, dass das völlig getrennte Dinge sind und dann passiert zwischen 8 und 18 Uhr das eine und danach das andere. Ja, was wäre denn ein persönliches Lebensprojekt, was völlig getrennt ist von der Gesellschaft, in der man lebt? Das wäre dann so eine Art moralische Selbstbefriedigung, die man am Feierabend betreibt und die gar nichts zu tun hat mit der Umwelt, in der man drinsteht. Ja, als Psychologe würde ich jetzt sagen, Kompensationshandlungen sind ja gang und gäbe. Also ja. Macht man etwas, was auf einem völlig anderen Gebiet, was aber vermeintlich ganz eigenständig ist. Das hat aber sein Defizit und seine eigentlichen Antriebskräfte in dem, was man sonst gemacht hat. Aber so ist es ja in der Demokratie nicht gedacht. Ja, also in der Demokratie ist, in der Ökonomie übrigens auch nicht. Also die Demokratie beruht ja darauf, dass wir nach langen Jahrhunderten einander dann endlich mal erhoben haben in den Rang der Gleichheit. Ja, und wir gestehen einander nun zu, dass dein Wille genauso wichtig ist für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir dann leben, wie meiner. Der hat genauso legitim einen Anspruch darauf, diese Verhältnisse zu gestalten. Jeder eine Stimme. Jeder eine Stimme, aber auch jeder die Möglichkeit, sich einzubringen und sich selber zu organisieren mit anderen. Und ich denke, dass es da einen ganz natürlichen Zusammenhang gibt, den man nicht künstlich auseinandernehmen sollte. Die Wertvorstellungen, nach denen ich mein eigenes Leben einrichte, sind natürlich auch die, nach denen ich meine Wahlentscheidungen treffe, nach denen ich meine Gelder verteile an Medienplattformen oder Parteien oder wen auch immer. Und ich glaube nicht, dass es gedanklich weiterführt, zu trennen nach dem Motto, hier die Moral, individuell, dann die Gesellschaft, dann die Politik, sondern da sehe ich ein Kontinuum und einen Zusammenhang. Okay, ziehen wir mal einen Strich unter die Dinge, die wir diskutiert haben, die Beobachtungen, die Wahrheiten. Und wenn ich zurückkomme an den Anfang, habe ich auch noch präsent, dass du gesagt hast, naja, als Optimist ist es dir nicht möglich geworden, dich zu sozialisieren, angedenk deiner Erfahrungen und dieser Beobachtung. Also trotzdem wäre meine Frage ja, gibt's denn Dinge, die wir tun können, außer nachdenken und dann vielleicht anders handeln oder vielleicht auch nur das, um damit umzugehen und zwar ganz bewusst normativ, ja, um es zu einem besseren werden zu lassen. Ja, natürlich. Und ich glaube, dass ganz entscheidend tatsächlich ist zu verstehen, dass dieser kitschige Spruch, der auf allen möglichen T-Shirts drauf ist, ja, von Gandhi, ne, dass du die Veränderung sein sollst, die du in der Welt sehen willst, dass der fundamental wahr ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Verbesserung der Welt zu delegieren, ja, sondern die muss man schon selber machen. Und das klingt dann schon fast wieder ein bisschen lächerlich, weil ich selber bin so klein, die Welt ist so groß, wie soll ich da was verbessern? Ich denke, dass wir alle ganz bestimmte Ansatzpunkte haben und über die sollten wir vielleicht auch noch mal reden. Ja, ich sehe mehrere Ebenen oder mehrere typische Situationen, in denen wir alle drinstecken, in denen wir ganz konkret an uns arbeiten können. Ich betrachte überhaupt das ganze Leben. Wenn ich es definieren müsste, dann würde ich sagen, Leben ist Arbeit an uns selbst im Lichte der Erfahrung. Und die erste Arbeit, die jeder für sich machen sollte, nach meiner Überzeugung, ist das, was ich als persönliche Aufklärung bezeichnen würde. Denn es gehört nun mal zum Menschsein dazu, dass wir einen ganzen langen Zeitraum einfach das aufnehmen, was an Mustern und an gewöhnlichen Regungen in unserer Umgebung vorkommt. Wir lernen eine bestimmte Sprache, noch bevor wir in der Lage sind, kritisch über Begriffsverwendungen zu reflektieren. Wir lernen ein ganzes Repertoire von sehr differenzierten Verhaltensweisen, die immer schon Wertvorstellungen beinhalten und ihnen zum Ausdruck bringen, bevor wir überhaupt verstehen können, dass das so ist. Ja. Wir sind also wandelnde Vorurteilsstrukturen. Ja. Und sich dessen einmal bewusst zu werden und sich dann zu fragen, meine Güte, verfolge ich eigentlich hier mit meinem Handeln und mit meinem Sprechen Werte, hinter denen ich stehen kann? Also Nietzsche spricht von der ersten und von der zweiten Natur. Das ist eine ganz witzige kleine Geschichte. Also ein Freund von Nietzsche schreibt ihm einen Brief und sagt, Friedrich, dieses Philosophieren, was du jetzt da machst, das ist doch gar nicht deinem Naturell entsprechend. Und dann antwortet Nietzsche in einem Brief und sagt, es mag schon sein, dass dieses Philosophieren eine zweite Natur ist, aber ich will schon noch beweisen, dass ich mit dieser zweiten Natur erst in den eigentlichen Besitz meiner ersten getreten bin. Und diese Unterscheidung hat mich damals sehr bewegt, also zu sagen, der ich geworden bin, der muss ich nicht bleiben, sondern ich kann mich schonungslos und offen fragen, nach welchen Motiven verhalte ich mich, was sind meine Muster, welche Art von Wertvorstellungen drücken sich darin aus und sind das überhaupt meine Wertvorstellungen, die ich da die ganze Zeit ausdrücke oder liebe ich andere Dinge als die ich hier zur Geltung bringe durch mein Verhalten und durch meine Aussagen. Dieser Prozess der persönlichen Aufklärung, sich zu entscheiden, wer man eigentlich sein will, ja, sich klar zu werden, wer man geworden ist durch die äußeren Einflüsse und ob das eigentlich derjenige ist, der man wirklich sein will. Diese persönliche Aufklärung kann jeder, ich glaube auch zu jeder Lebensphase kann man die angehen. Also so kann man individuell dem auf die Spur kommen, was einem selbst eigentlich aus bestimmten Gründen entscheidend vorkommt und dann sein Leben danach ausrichten. Und das ist eine Möglichkeit, wie man aus dieser harten Diagnose etwas machen kann. Dann schlage ich mal einen Bogen zu dem, wie du dein Buch ja auch eröffnet hast. Wenn ich das gerade vor dem Hintergrund, was du gerade erzählt hast, richtig verstehe, dann ist es so, ja, wir Menschen, wenn du uns einzeln nimmst und wenn wir bereit sind, diesen Reflexionsprozess, diesen Weg der persönlichen Aufklärung auch zu gehen, also uns mal zu hinterfragen, ob das, was wir da machen, eigentlich das ist, was wir machen wollen, mhm, und ob wir damit die sind, die wir sein wollen, dann ist das ein Weg, den jeder beschreiten kann. Mhm. Und für den man sicherlich auch Unterstützungsmöglichkeiten findet. Und vor allem muss man sich klar sein, dass dieser Weg der persönlichen Aufklärung, also hin zu einem eigenständigen Urteil über die Dinge, das ist genau der Weg, den die Industriegesellschaft systematisch vereitelt. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema Rolle der Systeme. Und bei deinem Buch ist es ja so, dass du die Frage stellst, naja, wenn das einzeln uns eigentlich offen steht und wenn wir auch das Potenzial dazu haben, wieso, platt gesagt, in Massen kriegen wir das nicht hin? Warum kriegen wir das standardmäßig nicht alle hin? Ja. Und das ist eigentlich der Kern, der philosophische Kern meiner Philosophie und auch dieses Buches. Es gibt da drin ein Kapitel, das heißt die Ordnung des Ansehens. Und darin erzähle ich ungefähr die folgende Geschichte. Als wir ans Ende kamen vom Mittelalter und uns ein paar hundert Jahre die Köpfe eingeschlagen hatten, aufgrund von Konfessionsdifferenzen, haben wir irgendwann gemerkt, also mit der moralischen oder religiösen Wahrheit zu argumentieren, das ist nicht gerade friedensstiftend, das wird uns nicht weiterbringen. Ja? Also haben wir angefangen, uns Verfassungen zu schreiben. Und diese Verfassungen sind menschliche Willenserklärungen. Und man ist sich auch darüber im Klaren, dass es menschliche Willenserklärungen sind. Also in den Präliminarartikeln, also den Vorvereinbarungen zu den Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück, da kann man einen Satz finden, der so sinngemäß heißt, die Frage der religiösen Wahrheit wird nicht verhandelt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil man sagt, wir kommen dabei nicht zusammen, weil wir unterschiedliche Konfessionen haben. Wir müssen eine andere Organisationsform finden. Und in dieser modernen Organisationsform, die wir heute wahrscheinlich bezeichnen würden als Rechtsstaat, da ist eben entscheidend, dass der menschliche Wille der neue Souverän ist, der bestimmt, wie die Dinge eingerichtet werden sollen. Und den menschlichen Willen, Ingo, den hast du genauso wie ich. Und deswegen haben wir beide eine gleiche Würde und eine gleiche Autorität in dieser Betrachtung gesellschaftlicher Ordnung. Und ich habe mich dann gefragt, worin drückt sich eigentlich die Autoritätsverehrung aus in dieser Ordnung? Und ich bin dann auf den Gedanken gekommen, der Souverän der Neuzeit, der menschliche Wille, der wird dadurch geachtet, dadurch quasi mit einem Autoritätskult unterstrichen im Alltag, dass wir uns gegenseitig Ehrerweise bieten. Wir sprechen uns gegenseitig Status zu und wir sichern den durch unser gegenseitiges Verhalten auch ab. Und wir lernen geradezu, also so werden wir sozialisiert, so meine Theorie, wir lernen geradezu, wie Fledermäuse uns zu bewegen im sozialen Raum. Ja? Wo eine Fledermaus ihr Sonar hat, wo sie Schallwellen auswirft und dann schaut, welche zurückkommen und sich dementsprechend bewegt, so lernen wir, dass man in der Gesellschaft von einer Situation in die andere geht und sich dann fragt, welche plausiblen, wahrscheinlichen Erwartungen werden die anderen wohl in dieser Situation an mich haben? Und an diese Erwartungen passe ich mich dann an, denn nur so kann ich das bekommen, was die anderen zu verteilen haben, zum Beispiel beruflichen Erfolg. Ich glaube, dass es da ein Geschehen gibt, in dem wir füreinander zu berechenbaren Akteuren werden in der Gesellschaft, in der Industriegesellschaft, in der europäischen Moderne, was darauf beruht, über die wahrscheinlichen Erwartungen der anderen an mich vorauseilend zu spekulieren. Ja. Und wer das besonders gut hinkriegt, macht dann Karriere. Jawohl. So. Und der Punkt damit ist eben, wenn man da einen Strich drunter zieht unter diese, ich gebe zu, das war jetzt eine theoretisch sehr dichte Passage, aber wenn man da mal einen Strich drunter zieht, dann kann man festhalten, die Art und Weise, wie wir sozialisiert werden, in der Industriegesellschaft, lenkt uns systematisch davon ab, Selbstaufklärung zu betreiben, einen entschieden eigenen normativen Standpunkt zu entwickeln. Und dieser Mechanismus der Ablenkung vom eigenen Wertstandpunkt, das ist für mich das Herz der Finsternis. Ich glaube, wenn man das wirklich versteht, dann versteht man, wie Otto Normalverbraucher bei der richtigen Regierung und bei den richtigen Verwaltungsvorschriften Otto Normalverbrecher wird. Deswegen findet man auch ein Zitat bei mir vorne im Buch von Adolf Eichmann, von dem einem der Cheflogistiker der Vernichtung jüdischer Menschen im Dritten Reich, der in seinem Prozess in Jerusalem, als man ihn dann anklagte und am Ende auch hinrichtete, von sich selber gesagt hat, man wäre ja wohl zu sehr ein Massentier geworden und hätte einfach die Hacken zusammengeschlagen, wenn die Befehle kamen. Ich glaube, dass das nicht anders zu verstehen ist, als durch diese Sozialisationsform, die ich die Ordnung des Ansehens nenne, die in der europäischen Moderne durchgedrungen ist, wo wir im Grunde lernen, uns außen leiten zu lassen durch Spekulationen darüber, was die anderen wohl erwarten werden. Ich sage nicht, dass wir darauf verzichten können. Wir können auf diese Form der Navigation nicht verzichten, denn damit erweise ich dir ja die Ehre und erkenne an, dass du genauso wichtig bist wie ich mit deinen Ansichten, weil wir beide den menschlichen Willen haben, der jetzt unsere Verfassung schreibt und legitimiert. Wir können nicht ohne diese soziale Navigation leben. Aber sie hat diese gefährliche Tendenz, die moralische Eigenperspektive der Person auszuhöhlen. Und dagegen muss man sich individuell wehren. Aufklärung, ja. Das klingt ja wie die Forderung nach einem neuen Zeitalter der Aufklärung. einer Art Aufklärung 4.0. Wo wir jetzt auch eine Nummer kleiner, Ingo? Weiß nicht. Achso, nach den Ausführungen wäre das meine Essenz. Ja, ich habe bloß immer das Problem, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ein Zeitalter der Aufklärung. Das klingt so, als wollte ich eine politische Bewegung gründen, das will ich nicht. Nee, lass mich das vielleicht kurz noch andenken. Was meine ich damit? Oder wieso? Ja. Klar, wir haben Kant und wir haben die Aufklärung. Ja, und sozusagen, wir verlassen die Finsternis des Mittelalters. Ja, die Leider, Welt der. Ja. Ich sag das in meinen Worten. Etwas holzschnittartig, aber. Ja. Ja? So. Ja. Diese ganzen Errungenschaften haben aber auch zu dem geführt, sozusagen als Kollateralschaden dieser Dynamik, die du angesprochen hast, ja, dass das Ansehen und damit all die Dinge, die dann systemisch auch damit verbunden sind, wie immer man das sehen will, zwangsläufig uns eben nicht moralisch zum Besseren geführt haben. Ja, sondern zum Beliebigeren. Zum Beliebigeren und ja, wie mit, keine Ahnung, von mir aus mit einer Scheißegal-Haltung auf den Abgrund zusteuern. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ja? Stichwort ökologische Katastrophe und andere Dinge. Moralische Anästhesie. Ja, Betäubung ist, glaube ich, gar kein schlechtes Bild. Auf jeden Fall haben wir das. So, wenn ich dich aber richtig verstehe, dann ist es ja so, dass du sagst, na, es gibt aber durchaus Hoffnung. Also wir sind dem jetzt nicht schicksalhaft ergeben, ausgeliefert und können jetzt, der Letzte macht das Licht aus, einfach noch ein bisschen podcasten und ansonsten, weiß ich nicht, gucken, was kommt. Ja? Sondern der Weg führt über die persönliche Aufklärung. Und der das Weg, meine ich, diese Form der Aufklärung, also quasi ein Zeitalter persönlicher Aufklärung, wenn das der Weg sein kann, einer der Wege vielleicht, aber ein Weg sein kann, zu sagen, wie kann es denn gelingen? Also wie kommen wir denn, wie kriegen wir denn die Kurve? Wir kommen da raus. Das meine ich mit einem Zeitalter, also mit einer Art Aufklärung für Null, mit einer ganz persönlichen Arbeit, die zu leisten ist. Ja, also die vielleicht kann man das in so ein Bild fassen, die Keimzelle der Veränderung, das ist immer, dass ein Gedanke angenommen oder fallen gelassen wird. Und das ist immer individuell. Ja? Aber ich bin davon überzeugt, dass der Weg zur politischen Veränderung, also zur Veränderung des Gemeinwesens, dann über solidarisches Handeln passiert. Der passiert über solidarisches Handeln zugunsten von gemeinsamen Wertvorstellungen. Und das sieht man ja, dass es immer vor sich geht. Also insofern, da bin ich ein bisschen zögerlich zu sagen, jetzt müsste ein Schnitt gemacht werden und was ganz Neues anfangen. Nein, ich glaube, dass diese Bewegungen hin zu solidarischem Handeln, die gibt es immer schon. Ja, man muss sich ihnen eigentlich nur anschließen. Also vielleicht macht man selber den Fehler, weil man gerade erst auf den Gedanken gekommen ist und seine Philosophie formuliert hat, dass man doch jetzt mal was Solidarisches tun müsste und da müsste man jetzt mal eine Bewegung gründen. Man wird zu seiner Überraschung dann feststellen, dass man nicht allein auf der Welt ist, dass man auch nicht der einzige denkende Mensch auf der Welt ist und dass es auch noch Ungleichzeitigkeit gibt. Das heißt also, Leute haben vor dir schon ähnliche solche Wege der Selbstaufklärung beschritten und du kannst dich unter Umständen deren Aktivitäten auch ganz gut anschließen, im Kleinen wie im Großen. Insofern muss die Revolution, glaube ich, nicht ausgerufen werden. Man wird immer schon genügend Möglichkeiten finden, sich denkenden und wertorientierten Menschen anzuschließen. Also doch Vernetzung. Naja, Vernetzung als Selbstzweck nicht. Nee, aber Zweck solidarisches Handeln. Ich würde eher sagen Verbündung. Energien zu bündeln. Ja, genau. Genau. Ist ja im Grunde eigentlich auch ein Mechanismus, der innerhalb der Organisation eine Antwort auf die Frage des Umgangs mit digitaler Transformation und den Herausforderungen ist. Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Themenfeld, was du da nochmal aufmachst. Man kann sich ja fragen, wenn etwas transformiert werden soll, also aus einer Gestalt in eine andere übergehen soll, dann weiß man ja eigentlich schon, also indem man das sagt, weiß man schon, dass dieser Vorgang bei den aktuellen Machthabern einer Organisation nicht auf viel Gegenliebe stoßen wird, nicht wahr? Denn die haben ja ihre Macht und ihre Stellung in der aktuellen Organisation. Da ist ein Systemerhalt. Das ist, genau. Die verlieren. Also da gibt es einen inhärenten Konflikt und ich beschäftige mich in meiner Berufstätigkeit, aber auch in dem Buch in einem Kapitel sehr stark damit, wie kann man eigentlich eine Organisation verändern, also in meinem Fall jetzt verändern hin zu flexibleren, agilen Zusammenarbeitsformen, die themenbezogen sind, ja? Während aber doch diese Organisation einen komplexen hierarchischen Aufbau hat. Das ist nicht trivial. Und da steckt eine komplexe Psychologie auch drin und dahinter. Also man kann zum Beispiel nicht permanent alles erklären, was man tut. Denn das setzt dann nämlich voraus, dass man quasi die anderen permanent um Erlaubnis fragt. Und wenn man die anderen permanent um Erlaubnis fragt, bevor man etwas Neuartiges tut, dann wird man nie zum Tun kommen. Ja? Weil die Tatsache, dass es neuartig ist, ja bedeutet, dass es der aktuellen Logik widerstrebt. Also muss man einerseits natürlich ein Teil der Organisation sein und auch eine gewisse Disziplin und traditionelle Professionalität aufbringen. Aber andererseits muss man sozusagen neben diesem Standbein sich dann auch ein Spielbein bewahren und auch mal ein kalkuliertes Risiko eingehen. Und das ist natürlich immer in so einer großen Organisation eine interessante Abwägung. Und da kann man immer nur hoffen, den richtigen Chef zu haben. Was bei mir der Fall ist zum Glück. Ja, wobei das ja auch wieder eine Gefahr im System ist, weil wir dann projizieren auf Erwartungen, die dein Chef vielleicht hat und du echolotmäßig austarieren musst, wenn du dich rausbewegst aus dem sicheren Terrain, sozusagen, wenn du das System auch konfrontierst, wie er darauf reagieren wird und ob er das deckt oder nicht, weil gemäß mit Macht, wenn nicht, er ja im Zweifelsfall immer die Legitimation hat und so sagt, nur dann machst du halt jetzt ab nächsten Monat was anderes. Ja, genau. Also wie gesagt, natürlich braucht es dieses Fledermausgehen, ja, dieses Echolot, diese soziale Navigation, die braucht es da natürlich auch. Denn wenn man da in der Form nicht vernünftig arbeitet, dann verurteilt man sein Handeln zur Wirkungslosigkeit. Ne, weil man sich nicht klar wird über die politischen Felder, in denen man sich bewegt, über die Dynamiken, die gerade vor sich gehen. Das muss man abklären, aber trotzdem gibt es dann noch eine andere Sache, nämlich Mut. Also sich unter Unsicherheit zu entschließen, etwas Neues zu tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die wirklich umwälzenden Veränderungen, wo wirklich nachher eine Transformation passiert ist, die können nicht so erfolgen, dass man an jeder Stelle versucht, alle mitzunehmen und allen alles zu erklären. Ja? Also wer immer alle mitnehmen will, wird immer zu Hause bleiben müssen. Ja? Das geht nicht. Das geht nicht. Man muss irgendwann auch mal, wie man in Norddeutschland sagt, Butter bei die Fische geben und etwas Neues probieren. Und die Professionalität besteht dann darin, eben das in einem solchen Setup zu machen, dass man auch schnell sehen kann, ob es funktioniert oder nicht. Sodass man kennzahlmäßig auch sagen kann, okay, wir haben das Risiko eingegangen in einem beschränkten Spielfeld und wir sehen, das Prinzip funktioniert, das ist skalierbar. Lasst uns das mal skalieren. Und dann kommt sozusagen der Punkt, wo die Allerobersten in einer Organisation entweder Vertrauen fassen müssen zu einem neuen Vorgehen oder eben dieses Vertrauen verweigern und lieber ein altes Paradigma reproduzieren. Und an der Stelle ist dann der Moment der Wahrheit. Und ich sage gar nicht, dass das immer falsch sein muss, ein altes Paradigma nochmal zu reproduzieren. Ich will aber sagen, die Tendenz ist doch, parteilich zu sein für das Alte. Ja, in den meisten großen Organisationen. Weil man damit schon die Erfahrung hat, dass man immerhin noch da ist. Ja, man und ist die noch Illusion, da. Man bleibe auch da. Weil man ist noch da. Es hat funktioniert bisher. Ja, und historisch. Das ist ja das Problem. Dazu muss man Machiavelli lesen. Ja. Also den Fürsten und auch die, er hat so einen antiken Historiker, Titus Livius, kommentiert. Und da gibt es diesen schönen Satz, er sagt, wer Neuerungen einführt, muss sehr vorsichtig sein, denn er hat nur laue Freunde, an denen die nach der Neuerung eine bessere Situation haben sollen, denn die haben diese bessere Situation noch nicht gesehen. Das ist für die bloß ein Versprechen. Und er hat sichere Gegner an denen, die sich in der alten Ordnung wohlgehabt haben. Ja, also die sich da drin wohlfühlen und gute Positionen haben. Und da ist was Wahres dran. Da kann man auch nicht dran vorbei. Und damit fürchte ich, muss ich so langsam mal auf die Zielgerade unseres Gesprächs kommen. Ich finde das gerade wunderbar, was du Machiavelli nochmal gebracht hast, weil es ein weiterer Beleg dafür ist, dass es A so ist, dass gewisse Wahrheiten, wenn sie mal klar und auch von mir aus pointiert beschrieben sind, uns irgendwie ziemlich bekannt vorkommen. Mhm. Also gerade dieses mit den lauen Freunden. Und mal ist man selber der laue Freund, mal ist man vielleicht auch der sichere Gegner in den ganzen Dingen. Ja. Und da müssen wir gar nicht nur über das Arbeiten reden. Sondern das ist übrigens eine ganz faszinierende Eigenschaft jeder wirklichen philosophischen Einsicht, dass sie immer auch von dir spricht. Also etwas, was man von der Hand weisen kann für sich selber, ist nie eine philosophische Einsicht. Ja. Ja. Also alles, was ich hier, und ich hoffe auch, dass das rübergekommen ist in dem Gespräch, ich möchte keineswegs von oben herab über die Muster anderer Leute sprechen, denn das sind ja alles auch meine Muster. Nur das soll mich halt nicht davon abhalten, sie zu benennen. Das ist mein Anliegen. Ich möchte sie benennen, weil wir dann aufgeklärter agieren können. Aber die Gefahr ist immer, dass das so rüberkommt, als wollte man jetzt hochmütig alle anderen Menschen beurteilen. Ich immer daran denken, ich beurteile mich selber auch die ganze Zeit, wenn ich so rede. Ja. Ein aus meiner Sicht würdiger Rahmen auch für dieses Gespräch. Ich habe noch keine Ahnung, welche Überschrift ich denen jetzt im Nachhinein dann tatsächlich geben werde. Aber ich möchte dir auf jeden Fall danken für deine Zeit. Und vielleicht, weil du es einfach auch gut machst und gut kannst, an diejenigen, die das jetzt verfolgt haben bis zu diesem Punkt. Mhm. Gibt es noch etwas, was noch nicht gesagt ist, was dir aber als Anliegen oder als Botschaft wichtig wäre? Ja, eine der grundlegenden Tragiken der modernen Welt für mich ist, dass wir spezialisiert agieren. Denn viele von den Einsichten, die wir jetzt herausgearbeitet haben miteinander, die beruhen darauf, dass man die Grenzen ignoriert, die es angeblich gibt. Also angeblich gibt es ja eine Grenze fachlich zwischen Wirtschaft und Philosophie oder zwischen Psychologie und Führung oder zwischen Ökonomie und, you get the idea. Ja? Das ist aber überhaupt nicht so. Die Fachgrenzen sind eingezogen worden, damit Leute ihre Reihenhäuser finanzieren können mit Fachstellen an Universitäten. Die Fachgrenzen sind nicht real. Wenn ich Tolstoi Krieg und Frieden lese und ich beschäftige mich mit dem General Kutusow, wie Tolstoi ihn schildert, ja, dann kann ich eine ganze Führungslehre daraus ableiten. Und dann kann ich im Mitarbeitergespräch mit einem schwierigen Mitarbeiter kann ich Fragen stellen, die ich ohne die Kenntnis von Krieg und Frieden nicht hätte stellen können. Wenn ich Goethes Faust kenne, dann kann ich in fast jeder Lebenssituation irgendwas auspacken, was direkt hilfreich sein wird. Und wenn ich die Markttheorie von Adam Smith kenne, dann habe ich vielleicht eine gute Möglichkeit, wie ich es in meinem Buch zum Beispiel auch mache, das moralische Geschehen der Moderne nochmal neu zu durchdenken, indem ich nämlich mal frage, ist das nicht eigentlich mit dem Verkaufen und Kaufen im Markt in gewisser Weise analog? Also eine Analogie ziehe ich in dem Buch auch. Ich will damit sagen, die Fachgrenzen sind künstlich und die sind dazu da, dass spezialisierte Fachleute einen Lebensunterhalt verdienen können. Die verkrüppeln aber unsere Einsichten. Man muss lernen, Fachgrenzen zu ignorieren. Und auch Abteilungsgrenzen vermutlich. Ha! Ingo, musst du mich hier ins kurze Gras bringen, ja? Ja, natürlich. Also, und wenn jemand das hört, der bei Bayer arbeitet und mich kennt, dann wird er wissen, oder sie, dass es tatsächlich ein Kennzeichen meiner Tätigkeit ist, dass ich versuche, Grenzen von Abteilungen und Fachgebieten nach Möglichkeit für die Sacharbeit irrelevant zu machen. Und dass ich damit natürlich ja genau in diesem Spannungsfeld immer bin, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also kartieren, wie groß ist die Bereitschaft, dazu so etwas mitzumachen, was ich für fundamental notwendig halte, ja, muss ich sagen. Und wie groß sind die Beharrungskräfte, die legitim sind und die man mit einrechnen muss. Das ist eine ständige Kalkulation. Aber 1-0 für dich, das war eine schlaue Verknüpfung, ja. Ich dachte, ich entgehe dieser Schlussfolgerung. Am Ende. Schön, also, lieber Michael, ich danke dir sehr. Die aufmerksamen Hörer werden gesehen haben, dass wir im Laufe unseres Gesprächs auch von dem Sie galant zum Du übergegangen sind. Ich nehme das mal als eine soziale Dynamik und ein sprachliches Kennzeichnen des auch Näherrückens vielleicht hier rund um dieses Thema. Insofern wunderbar. Dein Buch Erfolgslehre ist ab wann erhältlich? Ab dem 17. Februar. Das ist ja sehr bald. Ja, wir sitzen hier am Samstag und am Montag kann man das besorgen. Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt. Das heißt, wenn ihr das hört, ist das schon längst verfügbar. Ich lege euch das sehr ans Herz und wenn ihr diesem Gespräch gelauscht habt, dann wisst ihr auch, dass es sich lohnt. Insofern, ja, mit diesem Impuls aus Hannover verabschieden wir uns für heute und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg auf jeden Fall alles Gute in diesem Spannungsverhältnis. Ich glaube, dass persönliche Aufklärung einer der Schlüssel ist. Und da ich zu den Optimisten gehöre, interpretiere ich mir jetzt mal daraus, was ich dafür brauche im Sinne der eigenen Gestalt und Wahrnehmung. Ich nehme da viel, viel Positives raus. Und ich mag auch nachdenken, ich liebe das und ich weiß, dass es vielen so gibt, die diesen Podcast auch hören. Insofern vielen, vielen Dank, wie immer deine Laufbahn dann auch in Zukunft aussehen würde. Und ich weiß, dass wir auch noch Felder ausgelassen haben, aber so ist das immer im Leben. Insofern geht die Diskussion ja auch irgendwie, irgendwo, irgendwann weiter. Wir können uns ja in ein paar Jahren nochmal wieder treffen. Hat mir jedenfalls große Freude gemacht. Vielen Dank für diese differenzierte Gesprächsführung, für die Toleranz gegenüber Exkursen. Und das war für mich eine sehr positive Erfahrung. Vielen Dank. Ja, das war sie, die Episode 107 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Das Buch Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt von Michael Andrik ist im Verlag Karl Alba erschienen und kostet 15 Euro. Und mehr von Michael Andrik findet ihr in den Shownotes dieser Sendung auf masters-of-transformation.org/modcast/107, auf seiner Website derandrik.de, alles zusammen derandrik.de und auf natürlich auf dem New Management Portal von Haufe. Ja, da gibt es ein paar interessante Artikel auch von ihm und ein weiteres Highlight wird dann sicherlich auch sein Gastspiel im Philosophischen Radio auf WDR 5 im Mai. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn ihr wollt. Dann ist Judith Muster von Metaplan mein Gast und es geht um den Wahnsinn des Organisierens. Ja, darauf könnt ihr euch freuen und ich freue mich auch vor allen Dingen auf die nächste Zeit und meine Audiografie-Tour mit den Live-Workshops in Zürich, Bern und Luzern. Insofern sehen wir uns vielleicht da und ansonsten hören wir uns hier wieder. Und bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.